Kapitel 15. Lass dich nicht betrügen. Ich kenne niemanden, der gerne betrogen wird. Ob im Sport, im Geschäftsleben, in Beziehungen, bei den Finanzen oder in anderen Bereichen des Lebens, die meisten dieser Situationen passieren unwissentlich und gegen den Willen des Betroffenen. Viele Christen sind sich dessen nicht bewusst, aber man kann auch geistlich betrogen werden. Der Grund, warum wir nicht alle den Segen Gottes in unserem Leben erfahren, ist nicht, dass er uns nicht gegeben wurde, sondern weil wir als Christen betrogen wurden. Ungläubige werden nicht um geistliche Dinge betrogen, weil sie nichts besitzen und ausgeliefert sind, geistlich gesehen sind sie Sklaven Satans. Als Christen werden wir immer wieder um geistliche Segnungen betrogen. Die Bibel sagt uns in Epheser 1, 3, dass wir in Christus mit allen geistlichen Segnungen des Himmels gesegnet worden sind. Das bedeutet, dass uns alles, was der Himmel zu bieten hat, geschenkt wird, wenn wir mit Christus eins werden. Folglich fehlt es dir an nichts. Als gerecht gemachter Mensch in Christus gehört dir der ganze Himmel jetzt. Gerecht zu sein, bedeutet richtig zu sein, weil alles in deinem Leben zurechtgebracht ist. Denke daran, dass du vollkommen und vollständig bist. Wie ihr also den Messias Jesus angenommen habt, den Herrn, so lebt auch in ihm, verwurzelt und aufgebaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt wurdet, überfließend mit Dank. Seht darauf, dass es niemanden bei euch geben soll, der Leute gefangen nimmt durch Philosophie und leere Täuschung, nach der Tradition von Menschen, nach den Elementen der Welt, und nicht nach dem Messias. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit insgesamt. Vollendete seid ihr in ihm, der das Haupt jeder Herrscher Gewalt und Macht ist, Kol 2, 6-10. So wie du Jesus, unseren Herrn und Messias, durch den Glauben empfangen hast, so setze auch deinen Glaubensweg fort und schreite weiter voran in deiner Verbindung mit ihm. Deine geistlichen Wurzeln gehen tief in sein Leben hinein, während du ständig mit Kraft durchdrängt und in jeder Hinsicht ermutigt wirst. Denn du bist gefestigt in dem Glauben, den du in dich aufgenommen und durch deine Hingabe an ihn noch vertieft hast. Hüte dich davor, dass dich jemand ablenkt oder einschüchtert, indem er versucht, dich von der Fülle Christi wegzuführen, indem er vorgibt, voller Weisheit zu sein, während er mit endlosen Argumenten menschlicher Logik aufwartet. Denn sie arbeiten mit humanistischen und getrübten Urteilen, die auf der Denkweise dieses Weltsystems basieren, und nicht auf den gesalbten Wahrheiten des Messias. Denn er ist die vollständige Fülle der Gottheit in menschlicher Gestalt. Und unsere eigene Vollkommenheit ist jetzt in ihm zu finden. Wir sind ganz und gar von Gott erfüllt, da die Fülle Christi in uns überfließt. Er ist das Haupt eines jeden Reiches und jeder Autorität im Universum. Kolosser 2, 6-10. In Kolosser 2 sehen wir traurigerweise, dass wir um das betrogen werden können, was wir erhalten haben, wenn wir Christus annehmen. Wie werden wir betrogen? Wenn unsere Perspektive auf der Philosophie, den Traditionen der Menschen und dem, was die Welt für normal hält, basiert, anstatt auf dem, wer ich in Christus bin. Ich liebe es, wie die Passion-Translation es ausdrückt, hüte dich davor, dass dich jemand ablenkt oder einschüchtert, indem er versucht, dich von der Fülle Christi wegzuführen. Vergiss nie, dass Jesus unser Maßstab ist. Jesus ist der Maßstab dafür, was für einen Mann oder eine Frau möglich ist, die von Gott erfüllt, von Gott gesalbt und eins mit Gott sind. Der verherrlichte Christus ist der Maßstab für den gerechten Menschen auf der Erde. Alles, was weniger als seine Fülle ist, bedeutet, dass wir sein Opfer nicht gebührend achten. Im Laufe meines Lebens in der Gemeinde habe ich viele sehr intelligente Menschen getroffen, die viel über die Bibel wissen. Ich habe Ungläubigen zugehört, die mir von ihren Überzeugungen über die Bibel erzählten, ich habe christlichen und nichtchristlichen Professoren zugehört, die über die Bibel sprachen, und ich habe mir unzählige Predigten von Predigern angehört, die über die Bibel redeten. Mir ist klar, dass es Leute auf der Welt gibt, die viel klüger sind als ich und vielleicht viel mehr Bibelstellen kennen als ich, aber nur weil jemand eine Menge Bibelstellen und Theorien kennt, heißt das nicht, dass er Christus kennt. Ich habe Predigern zugehört, die ihre Meinungen und Überzeugungen über das christliche Leben dargelegt haben, und es ist offensichtlich, dass sie ihre Bibel mit einer philosophischen Brille gelesen haben. Sie klingen klug, aber es fehlt ihnen an der Erkenntnis Gottes. Sie betrachten das christliche Leben nicht durch Christus als Filter, sondern durch den Filter ihrer Seele. Es gibt viele kluge Christen da draußen, die dir gerne sagen, was sie denken, aber keine eigene Offenbarung des Wortes Gottes haben. Was auch immer deine Meinungen und Überzeugungen über das christliche Leben sein mögen, sie müssen durch Christus gefiltert werden. Blicke auf ihn, wer er jetzt zur Rechten Gottes ist. Wenn er diese Meinungen und Überzeugungen nicht für wahr hält, sind sie es auch für dich nicht. Ein weiterer Grund dafür, dass man um geistliche Dinge betrogen werden kann, sind die Traditionen der Menschen. Nur weil etwas schon seit langer Zeit getan wird, heißt das nicht, dass es richtig ist. Nur weil etwas seit langem gelehrt wird, heißt das noch lange nicht, dass es richtig ist. Ich habe beobachtet, wie Menschen traditionelle Praktiken und Lehren in Götzen verwandelt haben. Satan liebt es, Menschen in einen Kreislauf zu bringen, indem sie Dinge tun, die falsch sind, aber richtig zu sein scheinen, weil die meisten Menschen nichts hinterfragen, sie machen einfach mit, ohne Fragen zu stellen. Wenn du etwas lange genug tust oder lehrst, werden die Menschen es einfach glauben. Ich erinnere mich, dass einmal, als ich noch Pastor in meiner Gemeinde in Arkansas war, eine Gruppe von Leuten zu mir kam und mir sagte, ich würde in die Hölle kommen. Und ich war der Pastor. Ich war mir meiner Errettung sehr sicher, aber ich wollte wissen, was mich ihrer Meinung nach in die Hölle schicken würde, weißt du, was ihr Grund war. Sie sagten, es läge daran, dass ich nicht korrekt mit Wasser getauft worden sei. Ich konnte nicht anders, als zu lachen und mich gleichzeitig über ihre Unwissenheit zu wundern. Sie sagten mir, dass ich, um gerettet zu werden, nur im Namen Jesu und nur in einem Taufbecken einer örtlichen Gemeinde getauft sein müsse. Ich fragte sie, auf welche Bibelstellen sie sich dabei stützten, aber sie konnten mir nicht wirklich eine geben. Daraufhin fragte ich sie, heißt das, dass ich niemanden zur Errettung führen kann, der in einem Krankenhaus, einem Gefängnis oder in einem Flugzeug sitzt? Erzählen wir den Menschen nur von Jesus, wenn wir in der Gemeinde sind? Weißt du, was diese seltsamen Leute gesagt haben? Sie sagten, nein, wir sollten den Menschen von Jesus erzählen und sie dann in die Gemeinde bringen, damit sie getauft und gerettet werden können. Ich sagte, aber was ist, wenn die Person im Krankenhaus im Sterben liegt und nicht in die Gemeinde kommen kann, um sich taufen zu lassen? Was ist mit den Menschen im Gefängnis, die nicht zur Gemeinde kommen können, um sich taufen zu lassen? Sollen wir sie einfach in die Hölle schicken? Sie saßen einfach nur da und sahen mich mit großen Augen an. Ich erinnere mich an ein anderes Mal, als mich eine Gruppe auf die Dinge ansprach, die wir in unserer Gemeinde für das Abendmahl verwendeten. Sie sagten mir, die Ablaid, die wir benutzten, sei nicht richtig, weil sie Sauerteig enthielt. Sie hatten eine lange Tradition, nur ungesäuertes Brot und roten Traubensaft zu verwenden. Offenbar waren sie mit dem weißen Traubensaft, den wir verwendeten, einverstanden, aber nicht mit der Art der Cracker, die wir benutzten. Ich fand es seltsam, dass sie auf ungesäuertes Brot beharrten, aber statt Wein, wie Jesus es tat, Traubensaft benutzten. Wisst ihr, was ich bei der nächsten Abendmahlsfeier in einem unserer Gottesdienste gemacht habe? Ich habe denen, die den Livestream verfolgten, gesagt, es ist jetzt Zeit, das Abendmahl zu nehmen. Wenn ihr keine schicke Ablaid und keinen Saft habt, wie wir sie hier in der Gemeinde verwenden, dann holt euch ein paar Cracker und Wasser aus eurer Küche, wie du dir vorstellen kannst, waren sie darüber nicht sehr erfreut. In mir steckte schon immer ein kleiner Rebell. Beim Abendmahl geht es nicht darum, was du verwendest, sondern um deinen Glauben und die Motivation, die hinter deinem Tun steht. Aber siehst du jetzt, wie Menschen aufgrund von Philosophien und Traditionen um den Segen von Dingen betrogen werden können? Wenn es um den Bereich der Heilung geht, ist der nächste Punkt, bei dem Milliarden Menschen betrogen werden, der folgende: die grundsätzlichen Prinzipien der Welt. Leider ist für die meisten Christen das, was in der Welt als normal gilt, auch normal. Wie viele Christen kennst du, die sich im Herbst auf die Grippesaison vorbereiten? Warum tun sie das? Weil sie denken, dass es normal ist, die Grippe zu bekommen. Nun, für den Ungläubigen, der mit dem Tod verbunden ist, mag das normal sein, aber für einen Christen, der mit dem Leben verbunden ist, sollte es nicht normal sein. Wir haben uns sogar an das in der Welt Normale gewöhnt, wenn es um Alter und Gesundheit geht. Wo in der Bibel steht, dass man kränker und schwächer werden muss, wenn man älter wird. Alles, was ich in der Bibel gefunden habe, sind Beispiele von Menschen mit einem Bund mit Gott, die alt und immer noch stark waren. Ein Beispiel ist Mose. Während der gesamten 40 Jahre, die Mose in der Wüste verbrachte, war er nie krank oder schwach. Die Bibel erzählt uns, dass Gott ihm an seinem 120. Geburtstag sagte, er solle auf den Berg steigen und sterben. Noch am selben Tag sprach der Herr zu Mose: Steig auf der Berg Nebo im Gebirge Aparim, der gegenüber von Jericho im Gebiet der Moabiter liegt. Schau von dort hinüber in das Land Kanaan, das ich den Israeliten zum Besitz geben werde. Danach wirst du auf dem Berg sterben und im Tod mit deinen Vorfahren vereint werden, wie schon dein Bruder Aaron auf dem Berg Hor gestorben ist und mit seinen Vorfahren vereint wurde. Denn ihr beide habt mir vor dem ganzen Volk die Treue gebrochen an der Quelle Meribah bei Kadesh in der Wüste Sin. Ihr habt mich vor den Israeliten nicht als heiligen und mächtigen Gott geehrt. Deshalb darfst du das Land, das ich den Israeliten geben werde, nur von Weitem sehen und wirst nicht hineinkommen. 5. Mose 32, 48 bis 52. Wie viele Menschen kennst du, die 100 Jahre alt sind und einen Berg besteigen können? Du kannst keinen Berg besteigen, wenn du kränklich und schwach bist. Die Bibel sagt uns, dass Mose selbst mit 120 Jahren noch seine ganze Kraft und sein volles Augenlicht besaß. Darauf starb Mose, der Diener des Herrn, im Land Moab, so wie der Herr es bestimmt hatte. Der Herr begrub ihn dort in einem Tal gegenüber von Bet-Pegah. Bis heute weiß niemand, wo sein Grab liegt. Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Bis zuletzt waren seine Augen nicht schwach geworden, und seine Lebenskraft war ungebrochen, 5 Mose 34, 5 bis 7. Das ist ein Grund, warum wir aufhören sollten, uns den Systemen, Prinzipien und Überzeugungen dieser Welt anzupassen, was für Menschen, die vom Tod erfüllt sind, normal ist, sollte für Menschen, die vom Leben erfüllt sind, nicht normal sein. Wenn Mose, ein Sünder und ehemaliger Mörder, 120 Jahre alt werden konnte, immer noch sein Augenlicht und seine ganze Kraft hatte und ohne Krankheit sterben konnte, wie viel mehr steht dann uns zur Verfügung, die wir die Gerechtigkeit Gottes sind und einen besseren Bund haben, der auf dem Blut Jesu beruht? Bei Josua und Kaleb sehen wir sogar, dass sie trotz ihres fortgeschrittenen Alters immer noch gesund waren und ihre ganze Kraft besaßen. Im Lager von Gilgal kamen die Männer des Stammes Juda zu Josua. Zu ihnen gehörte auch Kaleb, der Sohn Jephunnes, aus der Sippe Kinas. Er sagte zu Josua: Du weißt, was der Herr in Kadesh-Barnea zu Mose, dem Mann Gottes, über dich und mich gesagt hat. Ich war damals 40 Jahre alt. Mose, der Diener des Herrn, hat mich von dort aus losgeschickt, um dieses Land auszukundschaften. Bei meiner Rückkehr berichtete ich ihm davon nach bestem Wissen und Gewissen. Aber die Männer, die mit mir das Land erkundet hatten, machten dem Volk Angst. Ich dagegen hielt mich an den Herrn, meinen Gott, und vertraute ihm. Deshalb versprach mir Mose mit einem Eid: Das Land, auf das du als Kundschafter deine Füße gesetzt hast, soll dir und deinen Nachkommen für immer als Erbbesitz gehören. Denn du hast dem Herrn, meinem Gott, vertraut, 45 Jahre sind seitdem vergangen, und der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, so wie er es mir damals durch Mose in der Wüste versprochen hat. Heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie an dem Tag, als Mose mich als Kundschafter aussandte. So wie damals habe ich auch jetzt noch die Kraft, zu kämpfen und Kriegszüge zu unternehmen. Nun also teile mir das Bergland zu, das der Herr mir damals versprochen hat. Du weißt, dass dort die Anakiter in großen und befestigten Städten wohnen. Vielleicht wird der Herr mir helfen, sie zu vertreiben. Er hat es mir ja versprochen. Josua 14, 6 bis 12. Kaleb war 85 Jahre alt, als er zu Josua sagte: Gib mir meinen Berg. Ich bin heute noch genauso stark wie mit 40 Jahren, ich kann noch genauso gut reisen und kämpfen wie damals. Wie viele 85-jährige Männer kennst du heute, die bereit wären, an der Front in den Krieg zu ziehen? Und das war nicht nur ein Kampf gegen normale Männer, Kaleb musste gegen die Riesen im Land antreten. Das sind nicht nur nette Bibelgeschichten, Es sind Berichte über echte Menschen, die vor Tausenden von Jahren lebten. Sie hatten einen geringeren Bund mit Gott, wir haben einen besseren Bund mit Gott. Aber was war der große geistliche Unterschied zwischen den Erfolgen, die sie in Bezug auf ihre Gesundheit hatten, und denen, die wir bei unserer sehen? Sie glaubten tatsächlich an ihren Bund. Gab es physische Unterschiede zwischen den Erfolgen, die sie bei ihrer Gesundheit sahen, und denen, die wir bei unserer sehen? Auf jeden Fall. Das ist zwar ein ganz anderes Thema, aber ich werde es hier erwähnen. Die Menschen zu biblischen Zeiten waren körperlich aktiv und aßen keine verarbeiteten Lebensmittel voller Zucker und Konservierungsstoffe, aber das lassen wir erstmal beiseite. Lass mich das hier auch noch erwähnen. Die Offenbarung schreitet voran und die Offenbarung soll sich konkret auswirken. Wenn wir in unserer Offenbarung der göttlichen Gesundheit ständig wachsen, bedeutet das, dass wir umso gesünder werden sollten, je älter wir werden. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was die Welt erlebt. Jemand, der das Leben Gottes in sich hat, sollte sich von jemandem unterscheiden, der vom Tod erfüllt ist. Das durchschnittliche Leben eines Christen sollte größer sein als das durchschnittliche Leben eines Ungläubigen. Hör mir gut zu, der Tod ist nicht dein Retter. Es gibt heute so viele Christen, die darauf warten, dass der Tod sie von dieser Welt der Krankheit und des Leidens befreit. Nein. Der Tod ist nicht dein Erlöser, Jesus ist dein Erlöser. Einmal kam ein Mann im Gottesdienst zu mir und sagte, wenn ich nie krank werde, wie kann ich dann sterben? Das ist die Perspektive des Sünders. Wer sagt denn, dass du sterben musst, um endlich frei von Krankheit zu sein? Wer hat gesagt, dass man krank sein muss, um zu sterben? Hat Gott Mose krank gemacht, damit er sterben konnte? Ganz sicher nicht. Mose lebte jede Sekunde seiner letzten 40 Jahre gesund und stark, und als seine Zeit gekommen war, tat er einfach seinen letzten Atemzug, verließ seinen Körper und ging mit den Engeln, die ihn ins Paradies brachten. Wir nehmen die Welt als Maßstab für das, wie das Altern aussieht. Wir wurden betrogen, aber du wirst immer betrogen werden, wenn du dich für das, was normal ist, an der Welt orientierst, anstatt auf den verherrlichten Christus zu schauen. Wenn du an das glaubst, woran die Welt glaubt, wirst du betrogen. Wenn es für die Welt normal ist, sollte es für dich nicht normal sein. Wenn es für den Himmel normal ist, sollte es auch für dich normal sein.